Denn Größenwahn wirst du selber nie feststellen. Damit du nicht in diese Falle gerätst, habe ich dir die kommende Folge geschrieben. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Die meisten Fusionen und Übernahmen scheitern. Der häufigste Grund hierfür sind unsere Emotionen. Damit verbunden ist die Kultur bzw. sind Wertesysteme, welche nicht bewusst gelebt werden und somit auch nicht mit dem neu gekauften Unternehmen abgeglichen werden können. Auf der Rangliste der gescheiterten Fusionen und Übernahmen stehen mangelnde Strategie, Logistik und vor allem überschätzte Synergieeffekte viel weiter unten. Sollte ein Firmenzusammenschluss erfolgreich verlaufen, müssen die Kulturen beider Firmen zusammenpassen. Alles andere kann angeeignet werden und auf einen gemeinsamen Nenner geführt werden. Und damit die Kultur definiert werden kann, ist zwingend ein Wertesystem notwendig. Und ist die Größe allein entscheidend für mehr Erfolg? Nein, sicher nicht. Doch der Drang nach Größe liegt in der Natur eines eher dominanzgetriebenen Menschen. Und als Unternehmer solltest du eher dominanzgetrieben sein, sonst wird es schwierig. Denn wer nicht in der Lage ist, in seinem Gehirn entsprechende Mengen Hormone wie beispielsweise Testosteron auszuschütten, unbewusst, wird sich in der Unternehmenswelt nicht behaupten können. Und das meine ich nun nicht negativ. Testosteron treibt uns an, gibt Energie, macht uns mutig, pusht uns, um immer besser und besser und besser zu werden. Die Frage ist nur, wann hört die gesunde Dominanz auf und wann beginnt der Größenwahn? Je erfolgreicher ein Unternehmen ist, desto gefährlicher wird es, dem Größenwahn zu verfallen. Weil man sich sicher fühlt, keine Fehler zu machen und ganz genau zu wissen glaubt, was zu tun ist. Damit einher geht oft der Drang nach Größe, sprich Umsatz. Wohlwissend, dass die Rendite für das Unternehmen wichtiger ist, wird dennoch Umsatz angestrebt. Und wenn dies zu langsam geht, kommt nur noch eine Lösung in Frage: andere Firmen zu kaufen oder zu fusionieren. So erging es auch einem meiner guten alten Bekannten. Ich beobachtete ihn, wie er innerhalb von 2 Jahren 3 Unternehmen übernahm. So konnte er die Mitarbeiteranzahl mehr als verdoppeln. Was aber noch wichtiger war, er machte massiv mehr Umsatz. Und das alles in nur 24 Monaten. Meine kritischen Fragen nach möglichen Synergien schlug er in den Wind. Für ihn zählte nur noch Größe. Das kam mir komisch vor, denn bis dahin kam er mir weder arrogant noch besonders dominant vor. Dieses Beispiel macht deutlich, dass wir alle an einem Punkt X dem Größenwahn verfallen können. Mein Bekannter machte Aussagen wie beispielsweise: damit, mit den Übernahmen, wurden wir die größten Anbieter von oder in. Meine Frage nach der Rendite schlug er ebenfalls in den Wind. Er gab zu, dass es sich erst in 3 bis 5 Jahren auszahlen werde. Doch bis dahin gäbe es schon extrem gute und viele Synergien. Allerdings konnte er diese nicht konkret benennen. Und so werde er noch größer und noch stärker. Was auch interessant ist, er gab sogar zu viel bezahlt zu haben. Also mehr, als er ursprünglich wollte. Dies unterstreicht den emotionalen Faktor an der ganzen Sache. Es geht nicht primär um mehr Sinn oder Synergien etc., sondern nur noch um Macht. Als ob ein kleines Kind das rote und nicht das blaue Spielzeug will. Es will jetzt einfach das rote unter allen Umständen. Und das alles ist weder rational noch vernünftig erklärbar. Dieser Drang kann noch verstärkt werden, wenn man nicht der Einzige ist, der nun das rote Spielzeug haben will. Oder eben das Unternehmen XY. Gewiefte Verkäufer wissen, sich diesen Mechanismus gekonnt zunutze zu machen. Doch ist man selbst in der Lage zu bemerken, dass man dem Größenwahn verfallen ist? Meiner Erfahrung nach eher nicht, und wenn, ist es oft zu spät. Du kannst im Vorfeld Vorkehrungen treffen, um den Größenwahn nicht bei erster Gelegenheit sofort zu verfallen. Was hilft, ist eine Reflexion mit einer dir nahestehenden Person von außerhalb. Hier kommen die Hidden Champions ins Spiel, deren typische Eigenschaften wir uns kurz anschauen sollten. Hidden Champions sind die heimlichen Gewinner. Heimlich, weil sie eher unbekannt sind, aber sehr erfolgreich und meist sogar Weltmarktführer in ihrem Bereich. Deren typische Eigenschaften sind: Sie sind leise, sie sind unauffällig, sie sind attraktiv, aber im Verhältnis wenig bekannt, sie erzielen sehr gute Margen, sie haben selten Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, sie sind auf einem Gebiet absolute Spezialisten, gehen in die Tiefe, nicht in die Breite. Genau das Gegenteil dieser Eigenschaften präsentieren uns Unternehmen, bei denen der Größenwahn das Ruder übernommen hat. Wenn also die emotionalen Faktoren beim Zusammenschluss zweier Firmen entscheidend sind, heißt das auch, dass wir uns emotional entsprechend vorbereiten können. Und als Dreh- und Angelpunkt hierfür dienen die Kultur und das dahinterstehende Wertesystem. Und ich spreche hier nicht von einem Wertesystem, das dir eine Agentur verkauft hat, sondern ich rede von einem eigenen, also authentisch entwickelten Wertesystem. Wird ein Wertesystem gelebt, funktioniert es. Darunter verstehen wir Werte, die den Charakter des Unternehmens beschreiben, nicht die Produkte. Aber auch die Motive der Kunden, den Kundennutzen sowie ein Markenversprechen und weitere Punkte, welche hier aber weniger wichtig sind. Entwickle also mit deinem Führungsteam und der externen Begleitung ein solches Wertesystem. Ist es dir beispielsweise gelungen, dein Unternehmen auf 3 Werte zu reduzieren, besitzt du damit einen Unternehmenskompass als Basis für alle Entscheidungen. Bevor du eine Due Diligence eines Unternehmens machst, welches du übernehmen möchtest, kannst du deine Unternehmenswerte mit dem neuen Unternehmen abgleichen. Sind diese nicht nahe genug zusammen? Vergiss es. Ein bekanntes Negativbeispiel hierfür war Daimler und Chrysler. Die verschiedenen Werte waren fast mit bloßen Händen zu ergreifen. Aber musst du denn überhaupt andere Firmen übernehmen, um langfristig erfolgreich zu sein? Nein! Und wenn sich dennoch eine gute Gelegenheit auftut, hast du mit dem Wertesystem als Kompass eine effiziente Entscheidungshilfe. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.